Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Hallo und willkommen zum Sunday Service. Auch 2015 wird es hier spannende, neue, gute Musik gegeben. Eben gerade gab es Bern Friedman zu hören, zusammen mit Daniel Dot Ellis. Bern Friedman, Elektronik und auch irgendwie Jazzer aus unserem Lande, der sich mit Daniel Dot Ellis zusammengetan hat. Der kommt eigentlich aus Texas, wohnt aber in Berlin, ist eigentlich eher Schauspieler, Opernsänger und auch Komponist und hat hier zum Teil bei den Texten mitgeholfen, als auch natürlich viel gesungen auf dem neuesten Album Cease to Matter von Bern Friedman. Und gerade eben war sein Lied Sky's Okay Blue zu hören. In der Sendung heute gibt es Musik von Panda Bear mit seinem neuesten Soloalbum Meets the Grime Reaper. Dabei sind Archive, ich habe Boxed In für euch, die machen ziemlich spannende Popmusik. Es gibt was von Dan Mangan zusammen mit Blacksmith, außerdem eine andere Kollaboration und zwar Stefan Schneider mit Sven Kaczirek. Außerdem neue kommende Singles von Noel Gallagher's High Flying Birds. Ich habe Dan Deacon für euch dabei. Was Neues von Deichkind, Diagrams, die Dutch Uncles und hier kommen Young Buffalo. You've got all the right ideas. Das war der Song My Place von einer Band namens Young Buffalo. Die sind auch ganz frisch am Start. Ihr Debütalbum wird House heißen und im Frühjahr 2015 erscheinen. Young Buffalo kommen aus Oxford, nicht dem britischen, sondern einem amerikanischen Ort im Bundesstaat Mississippi. Und ja, ganz jung unverbraucht klingen sie hier. Aber irgendwie auch ohne Ecken und Kanten das Ganze. Bin gespannt, ob die Platte, das Debütalbum, dann vielleicht doch noch einen Tick mehr zu bieten hat als diese schon mal hier vorweg auf den Markt geworfene Single von Young Buffalo. November, Dezember kommen aus Dänemark, machen so ganz betulichen Folk im Stile der Fleet Foxes auf ihrem Album From the Swing into the Deep. Hier kommen sie mit Your Anchor. So you're off to see the country as it withers in your hand. Like a hobo of the city, you're a stranger to this land, to this land. And the oaks up in the forest as a fairy tale foreseen, with the voices of our fathers speak of dangers in the sea, in the sea. Brother, don't you go to sleep and wish you were a soldier just like me. Another you turned out to be. Spend upon the mountains with the oceans in your dreams forever. With a pill to beat your heart, you're a fire on the hillside in the aftermath of dark. Then I took you to the playground, to the playground in your sleep, and with a loving hand I pushed you from the swing into the deep, to the deep. Brother, don't you go to sleep and wish you were a soldier just like me. Another you turned out to be. Spend upon the mountains with the oceans in your dreams forever. Feinste Folkmusik hier von November, Dezember. Das ist so bei einem einzelnen Track mal sehr, sehr nett anzuhören. Auf ganze Albumlänge klingt es aber dann doch ein bisschen zu sehr geklaut. Von daher bekommen Sie von mir jetzt die Fleet Foxes Plagiats Anstecknadel in Gold verliehen. November, Dezember, eine Band aus Dänemark, die mit From the Swing into the Deep diese Woche ihr Debütalbum veröffentlichen. Wir hörten den Song Your Anchor. Alte Hasen im Geschäft sind die Fleet Foxes sind es auch. Ich wollte sagen, die Dutch Uncles. Ich war mit den Gedanken noch bei dem vorherigen Song. Die Dutch Uncles sind eine Band aus Manchester, die jetzt mit Oh Shudder ihr, weiß ich gar nicht, drittes, vielleicht sogar schon viertes Album veröffentlichen werden. Erscheint im Februar hier schon mal In and Out, die Dutch Uncles. I want in and out. Dutch Uncles klingen hier nach dem typischen nordenglischen Art-Pop, wie man ihn kennt, von Bands wie Field Music und ähnlichen. Hier, so ein bisschen angepasst an diese Richtung, die Dutch Uncles. Oh Shudder heißt ihr kommendes Album In and Out. Der Song, gerade eben daraus schon mal die erste Single. Mit schönsten Dub-Grooves geht es weiter mit Strictly Vickly. Hinter Herrn Vickly verbirgt sich Victor Rice, ein Produzent, der mit vielen Leuten schon zusammengearbeitet hat und hier seine Album Volume 1 über viele Jahre hinweg sozusagen dran geschraubt hat. Wir hören den Track Jar Jar. Jar Jar, ein Track von Strictly Vickly, alias Victor Rice. Der hat ziemlich viele Jahre eigentlich nur live gespielt, seit 2004. Diese ganzen Sachen live auf der Bühne sozusagen wiedergegeben und jetzt endlich mal sich rangemacht, das Ganze als Album rauszubringen. Volume 1 betitelt und ich finde es wirklich sehr gut, ganz entspannt, ganz zurückgelehnt und auf keinem Zug irgendwie aufgesprungen. Deshalb noch einen hinterher von diesen 14 Dub-Tracks, die hier drauf sind, hören wir Waka von Strictly Vickly. We'll be right back. Das war ein Song von Strictly Wiggly alias Victor Rice, der, ich weiß nicht genau, wo er herkommt, aber er wohnt in Sao Paulo in Brasilien. Ich schätze mal auch, dass das, was wir gerade hörten, brasilianisch war. Der nächste Herr kommt aus Kapstadt, heißt Yannick Ilunga, aber nennt sich als Musiker Petit Noir. Er veröffentlicht diese Woche eine EP, The King of Anxiety EP, auf der gibt es ziemlich düsteren Pop zu hören. Hier sein Song Shadows. Dear brain, I know that you are Lord of everything that I do, and that I must obey you, and that you and I are one, and that there is nothing that can be done about it. But oh, dear brain, please hear my request, that you stop making me say things that I don't mean, and that you stop making me do things that I don't want to do. Because if it were up to me, I wouldn't say and do all those things, all those terrible things that have got me into such terrible trouble. I would behave more nicely, and I would not be violent or abusive to strangers, and I would wear clothes, and I would not steal things, or burn things, or kill things. But oh, dear brain, I know that you know what is best for me. Even though I cannot see the wisdom in the things you make me do, I know it is your will that always prevails. And it is not for me to know your purpose. But oh, dear Lord Brain, please hear me when I ask, if it is your will, please, oh Brain, stop making me behave like such a degenerate. For I am thy kingdom, aren't I? I am. Thank you. Amen. Ihr hört den Sunday Service. Das gerade eben war Malcolm Middleton, ein Künstler aus Glasgow, den man kennt von seiner alten Band Arab Strap, die es leider seit Jahren nicht mehr gibt. Aber Malcolm Middleton macht natürlich auch musikalisch seit Jahren mit spannenden Platten auf sich aufmerksam. Er hat eine Platte veröffentlicht, die nennt sich Music and Words. Da hat er die Musik zugemacht und ein anderer Herr namens David Strigley die Texte. Der ist eigentlich ein bildender Künstler, von daher wundert mich das ein bisschen, dass er nicht nur das Cover der Platte, sondern auch die Texte geschrieben hat. Aber er singt sie nicht, sondern das machen wiederum andere Leute. Eben gerade war ein gewisser Gavin Mitchell als Gastsänger zu hören, der bei den meisten dieser Songs hier als Sprecher, muss man eigentlich fast sagen, angeheuert wurde im Studio von Malcolm Middleton. Diese Platte hier erschien auf einem kleinen Londoner Label, Melodic nennt sich das, wo spannende Platten rauskommen, die wahrscheinlich eine ganz, ganz geringe Auflage haben. Kann man nicht vorstellen, dass sich das viel verkauft. Auch die nächste Platte kommt aus eben diesem Labelstall von Melodic. Das sind The Drink, ein Trio aus London, die wirklich auf ihrem Album Company ziemlich spannende Musik machen. Hier kommen sie mit Desert. Look at me and run into the future.

denken Sie groß. Eine Aufforderung von Deichkind. Die Deichkinder haben wahrscheinlich in letzter Zeit zu viel Van Halen gehört. Die Gitarre zwischendurch war ja wohl richtig grottig. Fukuhila haben sie wahrscheinlich auch inzwischen. Und ja, denken Sie groß. Textlich teilweise ganz nett. Bauen Sie ein Reihenhaus. Bauen Sie kein Reihenhaus. Bauen Sie einen Vorort und herrschen Sie als glücklicher Warlord oder so ähnlich, hieß es in der Eintextzeile. Musikalisch muss ich sagen, das können die Jungs doch eigentlich besser. Ihr neuestes Album wird heißen Niveau, weshalb, warum, erscheint in 2 Wochen und ich bin gespannt, ob es da vielleicht doch noch ein paar andere Songs drauf gibt. Obwohl, mit Deichkind habe ich immer so meine Probleme gehabt. Beim ersten Mal hören dachte ich nur so grauenvoll, als dann irgendwie alle dazu in die Lüfte sprang und das gut fanden, dachte ich, Mensch, da ist irgendwie doch was dran. Also Deichkind, von mir aus können die machen, was sie wollen. Die verkaufen sich so wieder alles wie geschnitten Brot. Das wird sicherlich gar keine Frage sein. Dan Deacon als nächstes vom Album Gliss River, welches demnächst erscheint, hier schon mal draus, die Single Feel the Lightning. Yeah. Steel, The Lightning. Wir hörten Dan Deacon, der trägt so einen richtig amtlichen Vollbart, so einen Vollbart-Hipster sozusagen und macht Musik vor allen Dingen mit Synthes und mit seinem Computer. Das hört man auch total raus hier bei diesem Song. Ich würde es besser finden, wenn die Leute vielleicht doch mal sagen würden, ich lade mal 2-3 Freunde ein auf einen Kaffee und wir spielen ein bisschen Gitarre und noch einen Bass dazu und dann kann man das vielleicht irgendwie auch aufnehmen, aber nicht immer diese ganzen synthetischen Sounds dabei. Das finde ich irgendwann doch ein bisschen zu viel vielleicht. Das Ganze vom Album Glissriffer, welches Ende Februar erscheint und davon schon mal eben, wie gesagt, die Single Feel the Lightning. Ja, wenn man den Blitz fühlt, was kriegt man dann? Natürlich Phantomkraft, Phantom Power, hier ein Song von Diagrams. Die gute Laune doch mit Rezept verordnet. Phantom Power hörten wir von Diagrams. Die Band gibt es schon ziemlich lange. Sam Genders steckt dahinter, der vorher mit Tang Musik gemacht hat. Eine Band, die nicht ganz so poppig, eher so ein bisschen folkiger war und mir eigentlich auch ein Tick besser gefallen hat als Diagrams, aber trotzdem, Nachfolgeprojekte sind auch mal nicht verkehrt. Inzwischen ist Sam Genders mit seiner Familie von London nach Sheffield gezogen. Ist ja eigentlich eher ungewöhnlich, dass man von der hippen Hauptstadt ins Industriegebiet zieht, aber warum auch nicht? Immerhin kommen aus Sheffield ja auch coole Leute wie Pulp, Heaven 17 oder die Arctic Monkeys und hier von Diagrams erscheint nächste Woche mit Chromatics das neueste kommende Album. Nächste Woche auch in den Startlöchern steht das, ich weiß nicht, Debüt, auf jeden Fall für mich, das Debütalbum, weil ich habe von dem Typen vorher noch nie was gehört, von Jip Kidder. Dann da verbirgt sich ein gewisser Sean Schuster Craig, der kommt aus Louisville, Kentucky und macht hier mit In Between ziemlich spannende Musik. Ist dieser Song von Jip Kidder alias Sean Schuster Craig. Ich finde den Namen viel spannender, Sean Schuster Craig. Als Künstlername auch nicht schlecht. Wahrscheinlich muss dann aber Schauspieler sein, um da ein bisschen ein Aushängeschild zu haben. Sein Album Teaspoon to the Ocean erscheint nächste Woche. Von hat Deichkind erwähnt, mit ihrer 500.000 verkauften Platten vom letzten Werk Befehl von ganz unten. Wenn der nächste Herr mit dem Finger schnippt, hat er schon 1 Million Platten verkauft. Noel Gallagher, früher mal Mitglied und Enfant Terrible, eines der beiden auf jeden Fall, der Gallagher-Brüder bei Oasis natürlich, auch aus Manchester, wie vorhin schon die Dutch Uncles. Bald gibt es eine zweite Platte von Noel Gallaghers High Flying Birds, betitelt wird die heißen Chasing Yesterday, also dem gestern hinterherjagen, ob das die vergangenen Zeiten mit Oasis sind, das haben wir dahingestellt. Hier schon mal vorab die erste Single, Ballad of the Mighty Eye. An der Gitarre könnt ihr neben Noel Gallagher himself auch dem guten alten Johnny Marr zuhören.